wir uns immer beide dort wiedersehen, wo man die Liebe nicht kennt. Blaue Ballon aus Raum und Zeit, fliege weit weg von dort, wo statt Glut Kälte nur brennt. Wir verstecken uns dann beide gut ganz weit fort, hinter dem Sonnenball her. Oder wir bauen im Distelkraut uns aus den Halmen und Blumen ein Burg schnell. Denn ich habe mir was ausgedacht, denn ich habe mir was ausgedacht, heller als der Tag, dunkler als die Nacht. Denn ich habe mir was ausgedacht, denn ich habe mir was ausgedacht, was es noch nie gab, nur für uns gemacht. Was es aber einmal sein wird, das sag ich nicht. Irgendwann weiß ich's vielleicht. Besser noch, wir erfahren's nie. Wenn wir es wissen, dann ist ja schon alles erreicht. Denn ich habe mir was ausgedacht, denn ich habe mir was ausgedacht, heller als der Tag, dunkler als die Nacht. Denn ich habe mir was ausgedacht, denn ich habe mir was ausgedacht, was es noch nie gab, nur für uns gemacht. Was es aber einmal sein wird, das sag ich nicht. Irgendwann weiß ich's vielleicht. Besser noch, wir erfahren's nie. Wenn wir es wissen, dann ist ja schon alles erreicht. Wenn wir es wissen, dann ist ja schon alles.